Kleiner Schiff, das endet er mit einem Riff. Verloren hat er ab und gut und würde es und gib ihm noch Mut.